Text 5. Sie hören jetzt eine Radiosendung zum Thema Aggression. Sie hören den Text zweimal. Abschnitt 1. Trotz Rivalität, Raufereien, Beschimpfungen. Aggression ist für viele Eltern und Erzieher beängstigend. Wie kommt es, dass mein Kind aggressiv ist? Die Entwicklungspsychologie gibt darauf eine Antwort. Jeder Mensch trägt liebevolle, aber auch aggressive Impulse in sich. Beides hat seine Berechtigung. Die Herausforderung in der Entwicklung zum erwachsenen Menschen besteht nun darin, diese beiden Energien konstruktiv einzusetzen. Aus dem Zimmer dringt lautes Geschrei. Marlene, 3 Monate, bringt klar zum Ausdruck, dass ihr Zustand nicht angenehm ist und sie Hilfe braucht. Als Kerstin, 1,5, mit der Puppe spielt, kommt Paul, 1, angekrabbelt und nimmt sie ihr weg. Energisch schubst sie ihn weg. Vor dem Supermarkt findet ein Drama statt. Luisa, 2,5, windet sich schreiend in den Armen ihrer Eltern. Ihrer Meinung nach wurde ihr großes Unrecht angetan, denn die Eltern kauften ihr keine Schokolade. Paul, 4, fühlt sich von 2 anderen Kindergartenkindern angegriffen, die einen Spaß mit ihm treiben. Er wehrt sich verzweifelt, indem er den einen in den Arm beißt. Jonas, 15, sagt, nein, ich mach da nicht mit, und lässt die anderen 5 Buben stehen. Was haben diese Beispiele gemeinsam? All diese Menschen nahmen aktiv ihr Schicksal in die Hand. Sie mobilisierten Energie, um ein Hindernis oder einen unangenehmen Zustand zu verändern, anstatt sich passiv und zurückhaltend zu verhalten. Ebenso wird aus den Beispielen ersichtlich, dass diese Kraft manchmal positive Konsequenzen hat. Zum Beispiel kommt Marlenes Mutter angelaufen und nimmt sie in den Arm, manchmal aber auch negative. Zum Beispiel reagieren die Buben auf Pauls Beißen, indem sie nun ihrerseits kratzen. Diese etwas längere Einleitung soll einen neuen Blickwinkel auf Aggression eröffnen. Die meisten Menschen verbinden mit dem Wort Aggression eine Handlung, die absichtlich begangen wird, um Schaden oder Verletzung anzurichten. Tatsächlich ist Aggression in diesem Sinne eine große Gefahr für unsere Gesellschaft. Frauen haben Angst, in der Nacht alleine durch die Straßen zu gehen, Kinder werden von gewalttätigen Eltern misshandelt und Schüler werden am Nachhauseweg tyrannisiert. Aggression in dieser gewalttätigen, zerstörerischen Form muss unbedingt unterbunden werden. Was dabei allerdings leicht geschieht, ist, dass das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Aggression in einer allgemeineren Definition stellt vor allem eine Kraft dar, die dazu dient, Dinge zu verändern, anstatt diese einfach hinzunehmen. Menschen brauchen diese aggressive Energie, um sich gegen Unrecht zu wehren, ihre Angst zu überwinden oder Herausforderungen anzunehmen. Aggression in diesem Sinne ist eine überlebenswichtige Kraft, die uns zu unabhängigen und aktiven Menschen macht. Die Frage ist, wie setze ich Aggression für mich und andere konstruktiv ein? Abschnitt 2. In ihrem Buch »Keine Angst vor Aggression« verstehen Georg Bach und Herbert Goldberg unter Aggression jedes Verhalten, das im Wesentlichen das Gegenteil von Passivität und Zurückhaltung darstellt. Unsere Definition umfasst Verhaltensweisen wie den direkten und persönlichen Ausdruck von Ärger und Ablehnung, Wutausbrüche, Willensäußerungen, offene Konfrontationen mit anderen, aktive Annäherung an Situationen und Menschen anstelle von passivem Abwarten, Konflikte aussprechen und ausforschen, offene Machtkämpfe und die Fähigkeit, mit der gleichen Unbefangenheit und Direktheit Nein zu sagen, mit der wir gewohnheitsmäßig Ja sagen können. Außerdem gehören auch körperliche Äußerungen wie Schreien, Kreischen und Schlagen dazu. Aggressive Energie, wie wir sie verstehen, schafft kritische Vitalität für den Lebensprozess. Sie kann die Tiefe und Wirklichkeit des Lebens intensivieren. Die Autoren stellen fest, dass Wut und aggressive Impulse als Teil der menschlichen Realität akzeptiert und nicht bekämpft werden sollten. Sie konnten beobachten, dass unterdrückte, aggressive Impulse nicht selten zu sozial akzeptierten, aber weitaus destruktiveren Zuständen führen, wie zum Beispiel Depressionen, psychosomatische Schmerzstörungen oder Sexualstörungen. Gleichzeitig führt rohe und unkontrollierte Aggression ebenfalls zu großen Problemen wie Kriminalität oder Sadismus. Unterdrückte, verdrängte Aggression kann zu psychischen Störungen führen. Unkontrollierte Aggression gefährdet die Gemeinschaft. Die Kunst ist daher, die Aggression mit starken Gefühlen und Impulsen bewusst wahrzunehmen, dann aber mit der Kraft des menschlichen Verstandes zu entscheiden, welches Verhalten nun folgen soll. Oder so wie es Verena Sommerfeld in ihrem Buch »Trotz, Wut, Aggressionen« ausdrückt, du darfst alles fühlen, aber nicht alles tun. Der bekannte Familienberater Jan-Uwe Rosner zu dem Thema. Es gibt keine Entwicklung ohne Aggression. In ihr sind auch konstruktiv schöpferische Momente enthalten, die sich in Neugierde, im Forscherdrang des Kindes ausdrücken. Aggressionen sind notwendig im Sinne von Durchsetzung eigener Interessen, der Herausbildung einer eigenen Persönlichkeit, von Individualität und Einzigartigkeit. Auch wenn aggressive Verhaltensmuster zur menschlichen Grundausstattung gehören, muss es doch Aufgabe der Erziehung sein, die schöpferischen Momente der Aggression zu fördern und die zerstörerischen zu verhindern oder umzulenken. Abschnitt 3. Kinder bringen in verschiedenen Lebensphasen unterschiedliche Fähigkeiten mit. Erwachsene sollten sich bei ihrem Umgang mit kindlicher Aggression an diese Bedingungen anpassen. So Magister Christa Schirl-Rusegger, Psychologin vom Kinderhilfswerk. Da das Auftreten der Emotionen selbst schwer beeinflussbar ist, ist das Ziel vor allem die Selbstkontrolle der Kinder zu steigern. Dies ist bei Säuglingen im Grunde noch gar nicht möglich. Erwachsene können aber das Urvertrauen fördern, indem sie möglichst viele der kindlichen Bedürfnisse erfüllen. Kleinkinder sind im zunehmenden Maße fähig, Grenzen zu akzeptieren, wenn man sie freundlich und kontinuierlich daran erinnert. In diese Zeit fällt allerdings auch die Trotzphase, in der die Kinder von Gefühlen derart überschwemmt werden, dass sie kurzfristig den Bezug zur Realität verlieren. Dies stellt eine enorme Belastung für die Eltern, aber auch das Kind dar. Die Vorschuljahre zwischen 2 und 6 sind geprägt von einer zunehmenden geistigen Leistungsfähigkeit. Dies ist die Voraussetzung, dass Kinder Regeln und Handlungsanweisungen immer mehr in sich aufnehmen. Zudem können sie nun auch Sprache verwenden, um über die Realität nachzudenken. Erwachsene können also in zunehmendem Maß mit Kindern über ihre Gefühle und Handlungen sprechen. Verfolgt man langfristige Ziele wie bessere Selbstkontrolle und freundlicher Umgang mit anderen Menschen, sollten Erwachsene auf Warmherzigkeit, vernünftige Argumente und Vorbildwirkung setzen. Die grundlegende Voraussetzung ist eine gute Beziehung zum Kind. Den Grundstein dafür legt man bereits im Säuglings- und Kleinkindalter. Ist eine gute Beziehung gegeben, fällt es auch leichter, Grenzen zu setzen und das Kind bei massiven Grenzüberschreitungen zu disziplinieren. Wichtig sind wenige einfache Regeln. Je klarer die Regeln, umso leichter fällt es den Kindern, sich an diese zu erinnern. Beispielsweise: Du darfst bis zum Tor gehen, aber nicht weiter. Du darfst keinem Kind etwas antun, das es nicht will. Ja, und seien Sie ein gutes Vorbild. Vorbilder haben den meisten Einfluss in den Vorschuljahren. Wenn Kinder in der Vergangenheit weitgehend fürsorgliche Erwachsene um sich gehabt haben, werden sie sich prosozial verhalten, auch wenn gerade kein Vorbild vorhanden ist. Zu dieser Zeit haben sie die prosozialen Regeln durch wiederholte Beobachtungen und die Ermutigung anderer schon in sich aufgenommen. Schwieriger für Erwachsene ist der Umgang mit den eigenen negativen Emotionen. Jeder Erwachsene kommt einmal in die Situation, in der er in Gegenwart von Kindern wütend, ängstlich oder traurig ist. Wie gehen Sie selbst mit Ihren Aggressionen um? Auch für Erwachsene gilt: Nehmen Sie Ihre Emotionen wahr und akzeptieren Sie diese. Es handelt sich um tiefe Überlebensmuster, die evolutionär alt sind und schwer durch den Willen steuerbar. Es ist normal, wütend zu sein, wenn man sich in seinen Rechten bedroht fühlt. Genauso normal ist es, traurig und schwach zu sein, wenn momentan nicht so läuft, wie man es sich wünscht. Was Erwachsene und auch Kinder mit zunehmendem Alter lernen müssen, ist allerdings ihren emotionalen Impuls, der dem Gefühl folgt, zu kontrollieren. Während es okay ist, seine Wut zu akzeptieren, ist es nicht okay, zuzuschlagen oder einen Menschen mit Worten zu verletzen. Erwachsene sowie auch Kinder müssen lernen, ihren Verstand einzusetzen bei der Frage, welches Verhalten ist jetzt angebracht und zielführend? Abschnitt 4. Paul verstellt Luisa den Weg zur Rutsche. Du darfst hier nicht her, und schubst sie weg. Die Erzieherin holt beide Kinder zu sich und fragt, was passiert ist. Paul erzählt, dass die Buben gerade etwas Aufregendes spielen und kleine Kinder stören. Luisa dagegen ist gekränkt, dass sie in ihrer Freiheit eingeschränkt wird. Paul versteht, was er in dem Mädchen auslöst und hat so die Chance, die Konsequenzen seines Verhaltens besser zu verstehen. Gleichzeitig wird nun auch klarer, was hinter Pauls aggressivem Verhalten steht. Indem die Erzieherin Pauls Gefühle versteht, unterstützt sie sein positives Selbstwertgefühl. Auch Luisas Gefühle gehören angenommen. Die Erzieherin bemüht sich nun, die Regeln zu erklären und eine Lösung zu finden, die für beide Kinder passt. Die Rutsche gehört allen Kindern und darum darf Luisa jederzeit hinauf. Wie könnten wir das machen? Es ist überraschend, wie oft Kinder Lösungen finden, mit denen beide Seiten einverstanden sind. Man klärt den Konflikt in Ruhe durch Zuhören, Verstehen und Lösungen suchen. Emotionen wie Wut, Angst und Trauer sind für alle Menschen eine Herausforderung. In vielen zivilisierten Ländern neigt man allerdings dazu, diese unerwünschten Gefühle und Impulse zu verdrängen. Indem man die Emotionen verdrängt, beraubt man sich aber auch der Chance, ihre Botschaft bewusst zu verarbeiten. Warum bin ich wütend? Gibt es einen Missstand, den ich verändern sollte? Oder wurde ich an eine vergangene Situation erinnert, die mich tief bewegte? Brauche ich vielleicht Unterstützung? Muss ich mich einfach mal wieder austoben? Nur wer die Ursachen seiner Emotionen versteht, kann sich optimal verhalten. Zum Beispiel Hilfe holen, auf seinem Standpunkt beharren oder einlenken. Indem Sie Kindern erlauben, Emotionen zu haben, mit ihnen kindgerecht über die Gründe sprechen und gemeinsam Lösungen suchen, bauen Sie eine optimale Basis für einen konstruktiv-schöpferischen Umgang mit Aggression.